1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. In Amerika ist die heiße Wahlnacht oder die Wahl ist sich dabei zu entscheiden im Moment. Und hier in Deutschland berichten die Medien auch rauf und runter. Ich würde ganz gerne mal sehen, ob wir das schaffen, mit jemandem aus Amerika live jetzt heute telefonieren, der bei einer Veranstaltung, bei einer Wahlveranstaltung entweder von Obama oder von Romney dabei war. Und er möge uns ein wenig darüber erzählen. Also ich bin gespannt. Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr euch aus den Staaten meldet, dann geht das natürlich nur über die E-Mail-Adresse. Vergesst dann aber bitte nicht, eure Telefonnummer sofort mit in die E-Mail reinzuschreiben. domian@wdr.de. Sascha, nee. Steffen ist ja mein erster Anruf. Hallo Steffen, 31 Jahre alt. Ja. Bei dir ist aber laut im Hintergrund. Ich kann noch ein bisschen weggehen. Wir haben hier eine Wahlparty zur US-Wahl im Hintergrund. Deshalb sagten die Kollegen, so ein bisschen Lärm im Hintergrund wollen sie haben. Wo Wahlparty? In Köln, hier an der Uni. Ach, warum macht man in Köln eine Wahlparty für die amerikanischen Wahlen? Ja, es sind Deutsche und Amerikaner hier. Die Amerikaner, die amerikanischen Austauschstudenten interessieren sich da natürlich schon für, weil sie selbst sozusagen betroffen wird. Und das ist ja am Politikinstitut so. Und da sind natürlich Politik-Freaks, die sich dafür interessieren. Und ich habe auch schon den ganzen Vorwahlkampf verfolgt, irgendwie so seit einem Jahr irgendwie. Also ich habe dem Tag entgegengefiebert. Und wie viele Leute sind denn eigentlich jetzt da auf der Party? Bitte? Wie viele Leute sind denn da bei euch auf der Party? Ja, es sind so 30, würde ich mal schätzen, 30. Oder sowas, die so. Wie würdest du denn so die Stimmungslage einschätzen? Wie viel Prozent sind für Obama, wie viel Prozent für den Gegenkandidaten? Also ich glaube, bis auf ein oder zwei sind alle für Obama. Ich habe gerade mit einem gesprochen, der tatsächlich für Mitt Romney ist, aber das war jetzt so der einzige, den ich gefunden habe. Ich habe gehört, es gibt noch einen zweiten, aber. Die Deutschen sind natürlich alle für Obama. Ja, natürlich. Und, die Amerikaner kommen auch alle von relativ liberalen Colleges. Irgendwie so. Da gibt es jetzt nur, also es war ein Wirtschaftsstudent, der studiert International Business. Ja. Und der ist natürlich für den Businessman Mitt Romney. Irgendwie. Ja. Kannst du mal ein bisschen da weggehen? Das ist doch sehr laut im Hintergrund. Hier ist es etwas ruhiger. Wie begründet denn dieser eine oder diese beiden Menschen, dass sie für Mitt Romney sind? Wie gesagt, weil der natürlich als Geschäftsmann sozusagen weiß, wie man Jobs schafft. Und der Kollege sagte mir, also das wäre jetzt für ihn das Thema Nummer eins, die Wirtschaft. Das Sozialkonservative, was die Republikaner so mit sich bringen, das ist für ihn nicht so wichtig. Er meinte, das Land wird sowieso liberaler und der Präsident wird das sozusagen nicht aufhalten können. Deshalb könne man ruhig mit Romney wählen. Der würde dann die Wirtschaft in Ordnung bringen und das. Ja, und wahrscheinlich wird er die Schwulen hetzen in Amerika. Wenn man sich das anschaut, was Mormonen über Schwule sagen, dann wird einem speiübel. Und ja, Mormonen sind tatsächlich sehr gegen Homosexualität eingestellt. Die haben ja auch in Kalifornien, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt hattet, da war die Homo-Ehe ja mal erlaubt. Und dann gab es so eine Volksabstimmung, um das wieder zurückzuholen. Und da haben die Mormonen dann Millionen in den Wahlkampf gesteckt, um die Homo-Ehe wieder verbieten zu lassen. Und haben damit auch Erfolg gehabt, muss man leider sagen. Ja. Also insofern, betreiben in ihren Kreisen viel Weiberei, ne? Das ist dann moralisch gestattet. Es ist auch nicht mehr offiziell nicht erlaubt. Offiziell also nicht, nein. Genau, also in Teilen. Ich fände es wirklich furchtbar, wenn dieser Mann Präsident der Vereinigten Staaten würde. Mir wäre mulmig nicht nur bezogen auf dieses Thema, sondern generell. Ich glaube, dass es die Welt spannungsreicher würde und man vielleicht doch wieder Angst haben müsste vor kriegerischen Entwicklungen. Ja, also das Ding ist natürlich, also man sagt, er hat viele Berater, die schon George Bush beraten haben. Das ist natürlich dann... Spricht da auch nicht für die Berater. Nein, ich verstehe. Also dementsprechend mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, ob gerade wenn es um die Spannung mit dem Iran geht und so. Ich finde von ihm, man weiß halt nicht viel. Ne? Also im Vorwahlkampf, da war er sehr, sehr konservativ, um sich da auch eben gegen seine Konkurrenten durchzusetzen. Mhm. Und als dann jetzt so in die letzte Phase ging gegen Obama, da hat er dann plötzlich wieder so getan, als ob er das früher nie gesagt hätte. Ja, also, genau. Jede Meinung eingenommen. Das heißt, man weiß nicht so genau, wie wird er dann als Präsident. Ich muss auch sagen, ich verzweifle ja auch immer an diesem merkwürdigen Wahlsystem, was hier kein Mensch versteht mit diesen Wahlmännern, dass das Land der Demokratie, dass da nicht ordentlich gewählt wird. Also ein Bürger, eine Stimme für den oder den Kandidaten. Und nicht für diese komischen Wahlmänner und dann gerecht ist es ja letztendlich nicht und stammt ja aus uralter Zeit, nämlich Also es kann dir natürlich unter Umständen passieren, dass du als Kandidat die meisten Stimmen kriegst, aber trotzdem nicht Präsident wirst, weil du nicht die meisten Wahlmänner bekommen hast. Ich glaube, das wird diesen heute Abend nicht der Fall sein, aber ja. Wir werden mal sehen. Du bist Politikstudent. Ich habe Politik studiert. Und ja, du hast dich mit Amerika beschäftigt. Ja, ich habe auch amerikanische Geschichte studiert. Deine Frage an dich. Erklär uns doch mal, warum es noch keine politische Initiative in Amerika gab zur Abschaffung dieses antiquierten Wahlsystems. Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, die Republikaner waren immer relativ dafür, weil es ihnen bislang immer, weil sie dachten, dass ihnen geholfen. Das hatte ja auch bei Bush gegen Gore. Ja. Da hat sich Bush ja letzten Endes auch genützt. Al Gore hatte, glaube ich, irgendwie die meisten Stimmen. Ich glaube, das ist so eine Tradition, das ist seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten so eingefahren und da ändert man so schnell eigentlich nichts. Noch wenn du die Amerika jetzt mal so anguckst, die können über die leichtesten Dinge, würden wir jetzt sagen, irgendwie keine Mehrheiten herstellen, können sich nicht einigen. Ja. Die haben eigentlich ganz andere Probleme. Steffen, was glaubst du, wie die Wahl ausgeht? Ich glaube, dass Obama es nochmal machen wird. Also wenn jetzt in vielleicht ein, zwei Stunden in Ohio die Entscheidung fällt, man sagt ja so, Ohio ist einer dieser Battleground States, also da kann sowohl mit Romney als auch Obama gewinnen. Mhm. Und wenn Obama das gewinnt, dann hat er irgendwie 19 Wahlmännerstimmen, so, was schon mal eine ganze Menge ist. Ja. Und ich glaube, wenn das gut ausgeht, dann hat er eine gute Chance. Ja, wollen wir ihm die Daumen drücken. Genau. Danke und schönen Gruß an deine Kommilitonen und die Mitfeierer um dich herum. Ja, heute haben wir alle eine lange Nacht, nicht nur du. Das glaube ich, ganz genau, ja. Genau. Danke für den Anruf, Steffen. Ja, danke dir. Tschüss, ciao. 0800-220-5050 und der nächste Anruf heißt Klaus und Klaus ist 66. Guten Morgen, Klaus. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Ja, Klaus, um was geht's denn bei dir? Ich komme eigentlich mit einem ganz anderen Thema. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen auch nicht die ganze Sendung über Amerika reden. Da ist schon genug darüber gesprochen worden. Beruhigt mich doch, danke. Ja. Obwohl, ganz kurz ein Satz, gerade mit der Geschichte in Amerika, mit den Mormonen. Da lässt sich ja lange drüber streiten, über deren Religion, wie immer die zu verstehen ist und zu deuten ist. Die Schwulengeschichte finde ich fürchterlich. Jeder soll doch bitte leben, wie er will. Ob ich das persönlich verstehe, ich verstehe es ehrlich nicht. Aber bitte, sollen die Schwulen schwul sein? Sollen die Lesben Lesben sein? Finde ich klasse, sollen die unter sich bleiben und es so machen, wie sie wollen. Ja, ja, finde ich prima. Okay. Aber nicht wie dort, das ist von oben her irgendwo. So, jetzt lassen wir das. Ja. Vor vier Wochen circa, hattest du zwei Damen am Rohr, die Probleme hatten, dass sie von Vatern verführt, missbraucht wurden. Von Patern, also von Geistlichen, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber die wurden irgendwie von ihren Vätern missbraucht. Ach, von den leiblichen Vätern meinst du? Ja, so habe ich das in Erinnerung. Das haben wir leider öfter hier, solche Fälle, ja. Ja, okay. Ich bin immer mal wieder deine Hörer, aber eben nicht immer. Und darum kriege ich es nicht dauernd mit. Mhm. So, aber das hat dann bei mir was wachgerüttelt. Denn ich wurde mit ca. 13 Jahren, ich darf nicht sagen missbraucht, denn so habe ich es nie verstanden, von meiner Mutter missbraucht. Ich nehme den Ausdruck mal in den Mund, obwohl ich es nicht gern tue, weil ich bis heute keine Formulierung dafür finde. Da warst du ungefähr 12, 13 Jahre alt. Das ist deine Mutter. Nicht 12, 13, 13, 14, Verzeihung. 13, 14, naja. Ja. Immerhin, 13, 14 ist man schon fast in der Pubertät. Ja, das war da voll im Gange. Was hat denn die Mutter mit dir genau gemacht? Ja, das dauerte zwei Sätze, die ich leider ganz kurz bringen muss, dass du es verstehst, um was es geht. Da war also null Aufklärung und die Kinder, also meine Kameraden und ich, da ging dann immer hin und her, wie das wohl ist mit den Mädchen, wie die aussehen da unten und so. Wusste ja keiner so ganz richtig. So war das früher, ja, genau. Ja, so. Aufklärung, wie gesagt, null. Zu Hause nicht, in der Schule ebenfalls nicht. Und zu deiner Zeit gab es vielleicht auch noch keine Bravo? Und wenn, dann hatte ich auch das Geld nicht dazu. Damals ging es sehr knapp zu. Okay, wie auch immer. Und jetzt wollte ich halt, wir durften meinen Bruder nicht, wenn Vater im Skiurlaub war, immer mal er, mal ich bei Mutter, also sprich bei Vater, im Ehebett schlafen. So, und jetzt war ich am Überlegen, da mal rüber zu fummeln und mal zu fühlen, wie da Mutter gebaut ist da unten. Das mit dem eigentlichen Geschlechtsteil war klar. Aber mit den Haaren und so, das war so ein Thema bei uns Jungen. Wie, dann hast du im quasi mit dem Ehebett geschlafen und du hast von also dir... Also im Papas Bett, der ja im Skiurlaub war. So habe ich es verstanden, ja. Und so. Hast du Eigeninitiativ angefangen, bei deiner Mutter zu fummeln? Ich wollte fummeln und habe mich dann doch nicht getraut und war aber dann hoch erregt und fing dann an, mich selbst zu befriedigen. Also du hast, um es klassisch, du hast sie nicht berührt. Nein. In Gedanken hast du dir gemacht dazu, aber du hast sie nicht berührt. Richtig. Ja. Und ich glaube, die Mutter schläft. Hat sie wahrscheinlich auch. So. Ich muss immer vom Bildschirm weggucken. Du sprichst immer zeitversetzt. Ja, du musst weggucken. Ja. Ich guck weg. Entschuldigung. Also, wie gesagt, dann war ich aber doch zu erregen, fing dann also an, mich zu befriedigen. Das klappte dann auch so eigentlich so ganz schön. Und dann auf einmal kam Mutters Hand an. Und die hat mich dann gestreichelt und mitgefummelt und dann ging das so weiter und weiter und schwuppdiwupp kam es auch zum Verkehr. Ach, es kam sogar zum Verkehr? Ja. Und das hat sich dann Jahr für Jahr wiederholt. Immer wenn Vater im Skiurlaub war, der ging also grundsätzlich zwei Jahre alleine im Skiurlaub. Und später habe ich dann mitgekriegt, da hat er also seine Frau, meine Mutter, betrogen. Das ist nur eine Randgeschichte. Das ist eine Randgeschichte. Keine Rolle. Das heißt, das passierte immer, wenn der Vater weg war im Skiurlaub. Ja. Und da war es immer für uns Buben, von meinem Bruder, mich immer ganz irgendwie toll, das war irgendwie schön, dass wir dann bei Mutter schlafen durften. Kann das nicht erklären, warum, wieso, weshalb, aber es war halt toll. Ja. Wie alt war dein Bruder zu der Zeit? Also wie viel der Leute? Der ist 4 Jahre älter als ich. Und ach so, dann war der aber viel älter, da war der schon 18, als du 14 Richtig, warst. Und dann hat er auch 17, 8, und dann hat er auch in dem Bett geschlafen. Der hat auch, wie wir uns quasi zurechtgekämpft hatten, wer mal darf und wer nicht, sagen wir mal wechselweise so eine Woche her im Jahr, eine Woche nicht im Jahr. Und glaubst du, dass das da zwischen den beiden auch passiert ist? Ich schließe es heute nicht mehr aus. Ja. Ich kann nicht sagen, ja, ich glaube es, wie du es ausdrückst, ich kann es nur nicht mehr ausschließen. Du hast mit deinem Bruder nie darüber gesprochen? Kein Wort. Kein Wort. Ich spreche heute das erste Mal überhaupt darüber. Ich habe einen lieben Freund, den ich seit ich 16 bin, nicht mal mit dem. Und mit dem spreche ich wirklich über alles. Aber nicht mal mit ihm habe ich darüber gesprochen. Bis jetzt. Du warst, oder bist du verheiratet? Ich war. Und mit deiner Frau hast du auch nicht darüber gesprochen? Nein. Wie viele Jahre ging das so, dass du bei der Mutter geschlafen hast? Das ging bis zwischen 18, 19. Ganz genau kann ich es auch nicht einordnen. Das ist ja Wahnsinn. Das fing mit 13, 14 an und ging so viele Jahre. Ja, richtig. Das heißt, halt's nochmal fest, du hast so lange Geschlechtsverkehr dann einmal im Jahr mit deiner Mutter gehabt. Manchmal auch, wenn dein Vater mal noch irgendwann beruflich weg war oder so ähnlich, dann auch mal an Wochenenden oder unter der Woche auch. Ja. Aber immer, es wurde immer heimlich im Bett im Dunkeln gemacht. Und es wurde natürlich nicht verhütet. Nein, ist aber auch nie was passiert. Das heißt, ich weiß nicht, Also ich habe nicht verhütet, weil das war damals auch noch kein Thema. Das war dann erst ein Thema, als ich so 17, 18 war, wurde mir geläufig, was da möglich wäre mit Gummi. Also ist die Mutter bewusst das Risiko eingegangen, dass sie von ihren eigenen Söhnen hätte schwanger werden können? Ich schließe es nicht aus, denn damals gab es die Pille auch noch nicht. Ja? Was ist das jetzt für dich für ein Gefühl oder dann später im Leben für dich für ein Gefühl gewesen, die Tatsache, dass du über Jahre mit deiner eigenen Mutter geschlafen hast? Jetzt kommt ein Thema, wo mich furchtbar beschäftigt. Auf die Frage habe ich gewartet und habe nicht gewusst, was jetzt passiert. Denn die Frauen, mit denen du sprachst, die beiden zumindest, die ich hörte, die waren ja furchtbar verzweifelt und hatten da furchtbar drunter gelitten. Ist ganz komisch und ich möchte fast sagen, ich bin direkt froh, dass man mich nicht kennt. Ich fand es eigentlich schön. Ich habe erst viel später dann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Also erst vor vielleicht 20, 25 Jahren. Und habe dann nur gedacht, ja, es ist vielleicht aus rein biologischen Gründen, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ein Sohn, in meinem Fall, Sohn mit Mutter schläft, und es würde zu einem Kind kommen, dass das ja durch Inzucht eventuell geschädigt sein könnte. Also hast du das damals nicht als unangenehm empfunden? Überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Aber hast du denn, wenn du das so fast angenehm empfunden hast. Warum hast du das dann nicht noch mehr forciert, dass du noch öfter mit der Mutter schlafen könntest? Weil es eben nicht das ging. Sonst hätte ich vielleicht sogar versucht, wer weiß. Du hast mit deiner Mutter auch nie darüber gesprochen? Nein. Deine Mutter lebt vermutlich nicht mehr? Wie bitte? Ich sag, deine Mutter lebt vermutlich nicht mehr? Nein, die ist jetzt auch, Moment, lass mich rechnen, seit genau 10 Jahren tot. Als du dann aber älter wurdest und du begriffen hast, was da eigentlich passiert ist, wie hast du dann über deine Mutter gedacht? Das Schlimme ist, wie gesagt, ich habe nie was Schlimmes dabei empfunden. Weil ich ja nicht wusste, was das bedeutet. Ich habe das natürlich nicht verstanden. Das habe ich schon verstanden. Ja. Aber ich frage dich ja, wie du, als du älter wurdest und dir klar war, was da passiert ist, wie hast du über deine Mutter gedacht, dass sie das hat zugelassen und mitgemacht? Ich kann jetzt nur fantasieren. Ich kann jetzt nur, wirklich nur fantasieren. Ich habe mal Jahre später, da war ich vielleicht, da muss ich jetzt raten, 16 oder sowas ähnliches, da hatten wir ein Wochenendhaus irgendwo in einer schönen Gegend in Deutschland, da fuhr man dann also unter der Woche oder wenn dann Ferien war, immer mal länger hin. Ich war also sehr lange zu Hause bei den Eltern, bis 19, 20 ungefähr. Und da fuhr ich dann immer mit, ich hatte dort mein eigenes Zimmer. Und als ich dann mal nicht schlafen konnte, ging ich mal im riesen Garten, den wir da hatten, spazieren. Und da hörte ich dann Geräusche aus dem Schlafzimmer der Eltern. Und da habe ich dann nur mitgekriegt, dass es da also fürchterlich heftig, vermutlich schmerzhaft, vermutlich sehr grob zuging. Also das, wo Mutter und Vater miteinander schliefen. Richtig. So, aber meine Frage war eine ganz andere. Meine Frage war, wie hast du, als du erwachsen wurdest, über deine Mutter gedacht? Hast du sie verurteilt, dass sie das getan hat? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Eine Mutter gehört verurteilt, die so etwas mit ihrem Kind macht. Ich habe das, wie gesagt, erst vielleicht vor 20, 25 Jahren, als ich dann durch irgendwelche äußeren Einflüsse, sei es Zeitungsbericht, ich weiß es nicht mehr, irgendwo gelesen habe, Vater verurteilt, weil Tochter missbraucht. Und da habe ich dann mal länger drüber nachgedacht und da wurde mir dann bewusst, dass das nicht geht, dass das nicht stimmt. Ja, du hast das damals als Normalität empfunden. Ja. Es gibt viel. Ich habe hier auch schon Klaus mit Männern gesprochen, die in der Tat von ihren Müttern auch sexuell missbraucht wurden und die großen Schaden davon getragen haben und die schwere seelische Verletzungen hatten. Ich glaube, da bist du, wie du es jetzt geschildert hast, ein Ausnahmefall. Und es ist gut, dass es so gekommen ist, dass es dir gut geht. Dennoch gehört die Mutter verurteilt, dass sie es getan hat. Es tue ich nicht, weil ich es ja damals sowieso nicht verstanden habe und erst jetzt später, Jahrzehnte später erst so richtig gefressen habe. Und vor allem, man hört ja eigentlich bei dir die wenigen Male, weil ich höre dich ja nicht jede Nacht aufgrund der Zeit, ich habe dann erst damit gekriegt, hoppla, da stimmt was nicht, wenn man dann von den Frauen hörte, wie schlimm, wie dreckig denen das geht. Und erst durch langes Nachdenken, wie gesagt, kam ich zuerst zu den also, Gedanken. Also das heißt, dass du sagst für dich, um es nochmal festzuhalten, du hast keinen Schaden genommen dadurch. Nein, das möchte ich nicht sagen. Nur ich würde es heute nie mehr für gut finden. Ja. Das muss ich dazu sagen. Ja, das meinte ich gerade auch, Klaus. Das würde ich also heute auch verurteilen. Dann, Klaus, danke ich dir sehr für dein Vertrauen, dass du das hier zum allerersten Mal erzählt hast. Du bist 66 Jahre und hast das zum ersten Mal ausgesprochen. Ich danke dir sehr für das Vertrauen. Ja, danke auch. Darf ich aber bitte kurz noch eine ganz kurze Frage stellen? Ja, gerne. Vor circa 14 Tagen auch hattest du einen, der menschliches Fleisch essen wollte. Da war ich also auch sehr erschüttert. Und dann fiel mir noch eine Frage dazu ein, die du, darf ich das so sagen, sei mir bitte nicht böse, leider nicht gestellt hast oder den Gedanken, es soll doch Menschenfresser gegeben haben. Wie hat denn denen wohl menschliches Fleisch geschmeckt? Wie muss das denn gewesen sein? Ja, das konnte ich, das wird er ja auch nicht beantworten können. Ja. Ja. Das lieber hat mich Klaus, furchtbar bewegt. Okay. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich freue mich, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Und finde es toll, dass du mich zurückgerufen hast bei diesem irren Thema. Sehr gerne, Klaus. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss, Jürgen. Mach es gut. Tschüss. 0800 220 50 50. Morgen ist Themennacht. Und morgen heißt unser Thema übersinnliche Erlebnisse. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal etwas erlebt haben, was man mit der Vernunft, mit der Logik, mit der Ratio nicht erklären kann. Erlebnisse aus dem Bereich Vorahnung, Geistererscheinungen, Spuk, Telepathie, Hellsehen, Engel, Engelkontakte, Jenseitsverbindungen und so weiter. Wenn ihr in oder aus diesem großen Bereich schon mal etwas erlebt habt. Vielleicht sogar zu eurer ganz großen Überraschung, weil ihr eigentlich vom Typ her sehr vernunftsorientierte Leute seid. Da meldet euch, Telefonnummer ist bekannt, oder meldet uns am besten schon unter domian@wdr.de. Übersinnliche Erlebnisse. Wer von euch hatte schon einmal übersinnliche Erlebnisse und wie bewertet ihr diese? Hat es euer Weltbild vielleicht ins Wanken gebracht oder hat es euer Weltbild bestätigt? Übersinnliche Erlebnisse. Unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit der freien Themenart. Ich bin immer noch gespannt und hoffe, dass wir einen Anrufer aus Amerika kriegen, der bei einer Wahlveranstaltung von Obama oder Romney dabei war. Und uns vielleicht ein bisschen schildern kann, wie das da so zugeht. Das sind ja riesige Partys, was man so im Fernsehen immer sieht. Das können wir uns hier mit unserer Angela Merkel ja gar nicht vorstellen oder mit Herrn Steinbrück. Hier ist Petra. Petra ist 43. Hallo Petra. Hallo. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Ich bin leider nicht aus Amerika. Ja, bei mir geht es um Beziehungsprobleme. Ja. Leg los, was ist los? Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Leg mal einfach los und erzähl. Es war jetzt folgendes, ich bin mit meinem Partner seit 2 Jahren zusammen. Wir leben seit anderthalb Jahren wohnen wir auch schon zusammen. Mhm. Also sind recht schnell, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, leider zusammengezogen, wie das immer so ist. Mhm. Ja, das Problem ist eigentlich, also wir haben uns kennengelernt und ich habe wirklich diesmal gedacht, das wäre die große Liebe. Ich war total verknallt, bin es eigentlich immer noch. Und er hat es mir eigentlich auch so signalisiert und war charmant und nett und alles. Aber das Problem, was eigentlich immer schon von Anfang an war, noch nicht ganz so krass, aber jetzt in den letzten 1,5 Jahren ganz extrem, er lehnt jegliche Intimität ab. Ach. Ja, das heißt, ich rede jetzt nicht von Sex nur, ich rede von Umarmungen, von Küssen, von einfach so von normalen Zärtlichkeiten. So, wenn man sich mal verabschiedet, wenn man zusammen ins Bett geht, mal so dann kuscheln und alles so eigentlich, ja, so ganz normale, simple Sachen eigentlich. Und das ist, was hast du gerade, in dreiviertel Jahr, ein halbes Jahr? Also wir kennen uns seit 2 Jahren, ja. Und seit anderthalb Jahren ist das schon so extrem. Seit anderthalb Jahren ist das so extrem? Das heißt, nur das erste Halbjahr war normal? Das war, normal kann man auch nicht sagen. Da ging es immer von mir aus, da hatten wir auch nicht oft Sex miteinander. Da ging es immer eigentlich von mir aus. Und der Sex selber war, muss ich jetzt mal sagen, nicht so doll. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich jetzt 13, 14 wäre, hätte ich es vielleicht noch toll gefunden, aber nicht mehr in dem Alter, sage ich mal. Da hatten wir ja schon andere Erfahrungen. Wie alt ist er? Auch so alt wie ich. Das ist ja äußerst merkwürdig. Kein Sex, keine Intimitäten, keine Zärtlichkeit, keine Nähe. Und wenn ich ihn darauf anspreche, was ich ja schon sehr oft getan habe, weil jetzt ist irgendwann mal Schluss, ich kann eigentlich auch nicht mehr. Ich will mal so sagen, wenn das andersrum ist, dass eine Frau dem Mann die verweigert, ne, dann sagen die Männer so, auch meine und so, ne, das hätte ja keine Außen so, das wird das irgendwie verstanden. Andersrum redet man ja als Frau gar nicht so gern drüber, weil dann heißt es so, die hat ja nur das eine im Kopf. Darum geht es mehr gar nicht. Mhm. Es geht ja eigentlich um die um die Zärtlichkeit. Wir sind ja erst seit 2 Jahren zusammen, ich liebe ihn. Ja, was sagt er denn, wenn du ihn darauf ansprichst? Ja, ich habe ihn schon so oft darauf angesprochen und das letzte Wochenende gab es richtig so Theater. Wenn ich direkt darauf anspreche, weicht er aus? Er sagt gar nichts. Anfangs hat er immer gesagt, wo ich so nach 6, 7, 8 Wochen mal damit anfing, wo es mir da aufgefallen ist, dass ihm nichts ist. Wenn du immer drängelst und wenn du immer nur willst, dann da kriegt man ja Angst, da vergeht nicht Spoiler. Okay, das kann man natürlich nach 1,5 Jahren nicht mehr sagen. Wenn du ihn konkret fragst, warum ist das so? Was antwortet der denn darauf? Er antwortet darauf gar nichts. Er geht dann meistens raus. Ich habe mir schon so viele Gedanken gemacht. Ich weiß, in seiner letzten Beziehung, das hat er mir das letzte Mal erzählt, das war schon seine große Liebe gewesen. Wie ist denn sonst der Kontakt? Viel bleibt er ja nicht mehr übrig. Das ist es eben. Er ist schon darauf bedacht, in ruhige, in anständige Art und Weise mit jemandem umzugehen. Das ist es auch nicht. Er hat eine charmante Art. Bei anderen Leuten, das Umfeld, die jetzt nicht wissen, was wirklich los ist, ein charmanter, netter Mann und alles. Mhm. Und so bin ich ja, ist er mir auch entgegengekommen zum Anfang unserer Beziehung, charmant, nett und. Ja, ihr habt also eine gut gehende Wohngemeinschaft. Eine funktionierende Wohngemeinschaft. Genau. Das ist es eben so, was wollte ich jetzt sagen, bin mir aufgeregt. Das ist so, ich habe Ihnen auch gesagt, ich habe nicht ein WG-Mitglied gesucht oder noch einen vierten Bruder oder was weiß ich, oder noch eine Schwester. Ich habe einen Partner gesucht, mit dem ich leben kann. Das ist ja auch so. Jetzt frage ich mich natürlich, Petra, wieso machst du das mit? Das fragen mich alle meine Freundinnen, denen ich das anvertraut habe, fragen mich das auch. Das frage ich mich selber. Ich gucke ja so oft, wie ich kann, deine Sendung. Und du hast ja schon oft selbst auch das mal gesagt zu anderen Gesprächspartnern. Scheinbar ist der Wunsch, geliebt zu werden oder das so zu haben, was ich mir eigentlich am Anfang erhofft habe. Ja, ich weiß es nicht. Und aber doch ein wichtiger Grund ist schon, muss ich auch sagen, wir wohnen im kleineren Dorf. Ich war ja schon mal verheiratet, mir ist das so peinlich. Ich fette auf die Frau zurück. Wie gesagt, nach außen hin scheint ja alles okay zu sein. Aber die wissen ja gar nicht, was drin ist. Und der heißt aber trotzdem wieder. Also ich meine, dass du auf einem kleinen Dorf wohnst und was die Leute eventuell denken, wenn du dich trennen würdest oder so, finde ich erstmal sehr zweitrangig. Es geht ja darum, wie du dich fühlst und was dieser Mann mit dir... Das Problem, man kann ja auch nicht mal mit ihm streiten. Das ist ja alles nur so auf so eine... das ist doch nicht normal. Man kann doch Ich sehe das genauso wie du. Und ich bin auch letztendlich sehr, sehr empört darüber, dass das so läuft. Wenn du mit ihm redest, gibt er keine Antwort. Er weicht aus. Ich habe ihn schon oft geschrieben, mal einen Brief, Du läufst komplett vor Betonwände. Genau. Er erklärt sich einfach nicht. Und ich weiß nur von jemandem, dass es wohl schon mal so ein Problem auch in einer anderen Beziehung gab. Dass es wohl schon andere Frauen auch schon angemängelt haben. Hat er eine andere? Nee, das denke ich nicht. Ist er schwul? Halt. Ist er schwul? Das habe ich auch schon versucht herauszubekommen. Wenn ich ihn so beobachte, ich habe schon bemerkt, dass er nach anderen Männern, nach jüngeren Männern sich umsieht. Das muss ich sagen. Aber ich denke nicht, dass er schwul ist. Ich denke eher, er bewundert die Männer, weil er gerne auch noch jünger sein will. Ich habe das Gefühl, er merkt schon manchmal, dass er nicht so ein richtiger Kerl ist, in Anführungsstrichen. Und er würde gerne so einer sein wollen vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay, spekulieren wir da gar nicht weiter. Legen wir die Fakten auf den Tisch. Ihr seid 2 Jahre zusammen, seit 1,5 Jahren läuft da überhaupt gar nichts mehr im Bett und es gibt nicht einmal mehr Zärtlichkeiten. Wie lange willst du das noch mitmachen? Weiß ich nicht. Und was ich nochmal betonen wollte, ist eben, was mich auch sehr ärgert, wo auch jetzt auch schon so der Frust und der Streit immer und dieses Missvertrauen kommt. Nicht, und ich meine, ich will jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich sehe jetzt nicht so schlecht aus eigentlich. Dass der sich auch gar keinen Kopf macht, dass ich jetzt vielleicht fremdgehen könnte oder so. Das ist das für mich auch schon ein Zeichen eigentlich, dass ich ihn gar nicht so richtig interessiere. Ja. Gab es denn schon die Gelegenheit, dass du fremdgehen hättest können? Oder hast du es gar gemacht? Das will ich jetzt nicht so. Ja, ich hab's gemacht. Du hast es gemacht. Einmal. So, aber Die entscheidende Frage ist, Petra, wie lange willst du es noch mitmachen? Du hast es gerade so weggewischt. Weiß ich nicht. Ja, ich habe eigentlich jetzt am Wochenende jetzt mit Ihnen nochmal gesprochen und Ihnen, da gab es einen kurzen Streit. Nach dem Streit dachte ich jetzt, ja, jetzt hat das und danach tat er wieder so, als wenn nichts wäre. Nein, ich will dir ganz offen sagen, das ist kein Zustand. Also ich würde dem jetzt die Pistole auf die Brust setzen und würde dem sagen, pass mal auf, so geht das nicht, so kann ich nicht mit dir leben. Du bist mir wirklich eine Erklärung schuldig. Und das und ist. Wenn ich nochmal fragen darf. Und das ist, na, Moment. Ja, und das ist er auch. Er ist es dir schuldig, dir zu erklären, was mit ihm los ist. Wenn er absolut nicht weiß, was mit ihm los ist, was ich im Übrigen nicht glaube. Wenn ich mich mit dem Burschen unterhalten würde, wahrscheinlich bekämen wir da schon raus, was los ist. Dann soll er mit zu dir in eine Paarberatung gehen, damit es da herausgearbeitet wird. Das würde er niemals machen, er ist ja viel zu stolz. So, Moment. Wenn er das nicht will, dann musst du ihm ultimativ sagen, wenn du mir jetzt nicht binnen einer Woche sagst, was los ist und sich das Leben verändert, dann dann sind wir getrennte Leute. Wenn ich mit ihm rede, er kann mich auch so mit den Worten so über den Mund reden. Er ist denn so wortgewandt, da fühle ich mich immer denn so klein auch. Ich muss ja noch dazu sagen, ich vermute ja, meine Vermutung, dass er vielleicht asexuell ist. Das ist ja alles egal. Es ist ja alles völlig egal. Du musst wissen, woran du bist und du musst für dich entscheiden, ob und wie lange du diese noch mitmachen willst. Ich sage dir, mach es nicht mehr lange mit. Und dann habe ich noch ein Problem, was mich auch schon noch verärgert ist. Mich als Partnerin, war auch vielleicht mal ein Fehler, ich versöhne ihn noch und so, alles so mit, trage ja alles hinterher, auf Deutsch gesagt. Beachtet er nicht fest, dann legt man mit der Fingerspitze an, aber hängt bei Facebook ab. Dennoch verschlüsselt, dass ich nicht da reingehen kann auf sein Profil. Peter, du musst mir gar nicht mehr sagen. Es ist so katastrophal, was du mir erzählst, dass ich dir eigentlich sagen muss, trenn dich von dem Typ. Da musst du jetzt gar nicht weiter dich beklagen. Red noch einmal mit dem, wenn der dir nicht klar sagt, was los ist, dann bist du weg. Mehr gibt es nicht zu sagen. Und da musst du wirklich dann auch die Courage haben und zu sagen, okay, dann ziehe ich das auch durch. Egal, was die Nachbarn im Dorf nebenan sagen. Mehr kann ich dir nicht sagen, Petra. Ja, klar. Du musst es handeln, du musst es für dich entscheiden und durchziehen. Ich könnte so nicht leben, wie du lebst. Nee, kann man auch nicht, ist auch nicht. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Gerne, tschüss Petra, ciao. Tschüss. John, 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Dominan. Domian, nicht Dominan. Sorry. Domian, ja. Das ist natürlich schwierig für mich. Kommt doch immer wieder vor. John, um was geht's bei dir? Ich wollte mich einfach nur mal kurz anschließen für die Obama-Wahl, beziehungsweise US-amerikanische Wahl. Obama-Wahl hört sich schon fast brutal an. Nein, US-Wahl. Bist du Amerikaner? Fantastisch. Ich bin Amerikaner. Ach so, entschuldige, das hatte ich gar nicht am Anfang. Dann ist der Versprecher auch auf jeden Fall verziehen und vergeben. rufst du aus Amerika an? Nein, ich rufe aus Deutschland an. Ich lebe seit 3 Jahren jetzt hier in Deutschland. Ich habe schon vorher war ich in Deutschland auch, habe so mein Studium in Hamburg und ich bin jetzt auch in Hamburg. Mhm. Und von dieser Seite her kann ich auch ein bisschen Deutsch. Ich hoffe, ihr könnt mich auch ganz gut verstehen. Super, kleiner Akzent, sehr charmanter Akzent, das ist wunderbar. Hast du gewählt? Du hast gewählt, gehe ich von aus. Ich habe gewählt. Geheimnis daraus. Ich habe Obama gewählt. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, man sollte ihm wirklich die zweite Chance geben, wie man so schön sagt hier in Deutschland, aber auch in Amerika. Er hat ein paar Sachen halt eben schwierig angefangen und schwierig aufgehört, aber das ist nicht nur sein Problem, sondern es ist das Problem, wie wir sagen, in Amerika ist es split, split in Amerika. Also er hat ja ein sehr großes Problem versucht zu lösen und das sind viele Amerikaner, die gegen ihn sind und er hat halt eben damit sehr viel Polarisierung. Ja. Was glaubst du, was ist deine Sorge, was mit Amerika und vielleicht sogar der Welt passiert, wenn mit Romney drankommt? Das ist sehr schwierig zu sagen. Wenn man in die Vergangenheit reinguckt und die Bush-Administration sich anguckt, das wäre furchtbar. Es wäre, also, wenn das noch mal käme, was unter George W. Bush passiert ist, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Also du hast Sorge, dass es wirklich einen Rückschritt in diese Bush-Zeit gibt? Nein, das weiß ich nicht. Da muss man wirklich aufpassen. Wir haben 4 Jahre dazwischen und ich weiß nicht, ob Romney, ich sag mal, die Anhänger der Bush-Administration bei sich selbst noch wieder reinnehmen würde. Mhm. Das kann ich nicht behaupten. Das war, wenn er es täte, natürlich, dann besteht die Gefahr. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass die Kongressabgeordneten, die jetzt im Senat oder im Repräsentantenhaus sitzen, dass die, ich sag mal, das so machen würden, wie sie es vor 8 Jahren gemacht haben. Das weiß ich nicht. Was ist deine Prognose? Wie wird es ausgehen? Also meine Prognose ist, dass Obama wird gewinnen. Ich gehe davon wirklich fest aus. Ja. Obama hatte mit der Krankenversicherung, mit Obamacare, wie man so schön sagt bei uns, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Er hat die Ärmsten der Armen endlich reingeholt in die Krankenversicherung, in die gesetzliche Krankenversicherung. Dass sie also er hat sehr viel für das Volk gemacht und für die armen Leute gemacht vor allen Dingen. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Und er hat halt eben sehr viel dafür getan, dass menschenunwürdige Zustände, wie es halt eben in den Krankenhäusern teilweise waren, in den großen Städten, dass das abgebaut werden kann und dass er Geld fließt. Ja. Er hat natürlich, er muss sehen, dass er viel Geld wieder reinbekommt. Ja. Es kostet alles Geld und da ist die Frage, wer bezahlt. Und das ist immer die Schwierigkeit, wir haben eine etwas andere, die Amerikaner eine etwas andere Einstellung zum Sozialstaat. Wir wundern uns ja hier sowieso, dass es überhaupt Gegner gegen eine Krankenversicherung gibt. Das ist für uns ja hier ja völlig unbegreiflich, weil eine Krankenversicherung natürlich etwas Wunderbares ist. Wann zu unserer Uhrzeit wird man das Ergebnis wissen? Weißt du das? Wenn ich das wäre, dann würde ich das für viel Geld irgendwo bei CNN oder sonst was. Ich dachte, man hätte es schon irgendwie so voraussagen können. John, das kannst du nicht. Das hängt ganz einfach auch davon ab, wie schnell welche Ergebnisse vorliegen. Ja. Und man nennt es in Amerika too close to call. Ja. Das heißt also, ich zu nah das Ergebnis der beiden dran, wie es dass man irgendwelche Voraussagen machen kann. Okay. Es sind ja auch nicht solche, diese Meinungsumfragen, Stimmungsumfragen werden ja nicht so gemacht wie in Deutschland, flächendeckend in Amerika. Wie John, ich danke dir sehr für deinen Anruf, für die Meinungsäußerung. Darf ich noch einen ganz kurzen Punkt noch mit ranbringen, weil ich möchte einfach auch, dass die Deutschen auch mal kennenlernen, das amerikanische Wahlsystem, warum es so ist, wie es ist. Ich glaube, das können wir jetzt nicht erklären. Das sprengt den Rahmen unserer. Es geht ganz schnell. Eine Minute, darf ich das? Ja, bitte. Ganz kurz. Das ist einfach aus der Historie herausgekommen, dass die Amerikaner Wahlmänner wären. Sie wählen nach Staaten, das hat nichts damit zu tun, dass jeder Staat für sich alleine sein will und mit dem anderen Staat nichts zu tun haben will, sondern es hat damit was zu tun, dass vor 200 Jahren die Entfernungen so groß waren. Mhm. Und da hat man halt eben Wahlmänner gewählt, die sich dann aufgemacht haben und nicht dann erst im Januar schon, sondern erst Ende März darauf folgenden Jahr im sogenannten Electoral College. Ja. Aber es ist halt eine alte Geschichte. Natürlich ist es eine alte Geschichte, aber es ist mal für die Historie wichtig. Ja, und aber macht man die Ohren auf für die Historie auch, weil sie erzählt viel, was für die Zukunft auch Gültigkeit hat. Ja, aber man könnte es ja auch renovieren, das Wahlsystem. Aber darüber wollen wir jetzt hier nicht weiter streiten. Da müssen wir erstmal eine Mehrheit finden. Ja, aber das würde jetzt den Rahmen unserer Sendung sprengen. Es würde jetzt den Rahmen unserer Sendung sprengen. John, ich danke dir für deinen Anruf. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Sascha und Sascha ist 24. Guten Morgen, Sascha. Hallo, Domian. Sascha, was geht's denn bei dir? Und zwar geht's um Folgendes. Ich hatte vor genau 3 Wochen, also am 16.10., hatte ich einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Ja. Mit dem Motorroller. Mhm. Da wurde mir die Vorfahrt genommen. Da hat mich ein 84-jähriger Mann mit seinem Mercedes mehr oder weniger umgefahren. Mhm. Wie schwer warst du verletzt? Also sagen wir mal so, er hat noch, wo ich vor dem Auto lag, hat er noch Gas gegeben, ist über mich drüber gefahren. Mhm. Ja, ich habe 2 Lendenwirbel gebrochen, habe mehrere Rippen gebrochen, hatte eine Quetschung der Lunge, so wie des Herzens gehabt. Mhm. Ja, und da hatte mehrere Schürfungen gehabt im Gesicht, Beine. Also das Auto ist wirklich voll über dich drüber gefahren. Richtig. Mit dem gesamten Gewicht. Was war es für ein Auto? Ein Mercedes C-Klasse. Mhm. Also ein durchaus. Der ist mir mit seinem Vorderrad, mit seinem linken, ist er mir über den Brustkorb gefahren. Mhm. Sag mal, ja. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn ein Auto über den Brustkorb fährt und man ist bei vollem Bewusstsein? Kann ich nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich spätestens erklären. Kracht denn nicht alles innerlich? Ja, das weiß ich nicht. Das ist einfach, wie gesagt, ja, das sind Schmerzen, sag ich mal, die kann man sich nicht vorstellen irgendwo. Ich wundere mich jetzt, dass wir beide überhaupt reden können. Das ist erst vor 3 Wochen passiert. Wie geht es dir denn heute? Ja, ich muss momentan, ich wurde auf dem Krankenhaus schon entlassen vor einer Woche. Schon? Ja, weil ich habe mich relativ schnell wieder gefangen, mehr oder weniger. Ich konnte auch schon nach 3 Tagen die Intensivstation verlassen. Dann kam halt der Neurochirurg zu mir, hat mir auch gesagt, hat mich dann vor der Wahl gestellt. So, mein Junge, du kannst ja jetzt aussuchen. Entweder wir versteifen die jetzt für ein halbes Jahr die Wirbelsäule, also die Wirbelsäule. Kannst dann nach 9 oder 10 Tagen kannst du dann nach Hause gehen. Oder du bleibst jetzt 10 bis 12 Wochen im Krankenhaus hier liegen, wirklich liegen. Aufstehen wäre gar nicht gewesen. Und die Wirbelsäule muss so verheilen. Also man hat dir jetzt die Wirbelsäule versteift? Richtig. Und du bist zu Hause. Was heißt das, die Wirbelsäule ist versteift? Wie? Also da wurden 2 Stahlstangen reingesetzt, dass halt die Lendenwirbelsäule überhaupt gar keine Belastung mehr kriegt. Kannst du denn gehen und dich bewegen damit so? Ich kann laufen damit. Ich habe eine spezielle, ja, wie soll ich sagen, das nennt sich Orthese, 3-Punkt-Orthese nennt sich das. Die wird dann also um den Oberkörper gepackt. Da wird dann am Steiß ist dann ein Polster, an der Brust ist ein Polster und am Bauch. Und die verhindert halt, dass ich nach vorne kippen kann. Heißt, dass ich immer aufrecht bleibe, dass ich immer gerade bleibe. Und die muss ich halt tragen, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, wenn ich laufe, oder muss ich das Ding halt tragen. Klingt alles sehr beschwerlich. Also lange laufen zum Beispiel oder sitzen geht gar nicht. Du hast doch sicher auch sehr starke Schmerzen. Also ich habe starke Schmerzmittel, ich muss Morphine nehmen und alles. Also ohne Schmerzmittel würde ich, glaube ich, gar nicht aushalten. Muss ganz ehrlich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hat dieser Mann diesen Unfall ja verursacht. Richtig. Das Ganze ist ja nun, ist ja erst 3 Wochen her. Es wird zu einem Gerichtsverfahren kommen. Es wird zum Gerichtsverfahren kommen, denn man hat eine Anzeige gekriegt, aber nicht von mir. Die hat die Polizei eigenständig eingeleitet wegen gefährlicher Körperverletzung. Dann wegen Missachtung der Vorfahrt. Nur jetzt kam halt noch dazu, dass halt dieser nette Herr noch behauptet hätte, dass ich nicht im fließenden Verkehr war, sondern vom Parkstraßen aus losgefahren wäre und hätte den fließenden Verkehr nicht beachtet. Also es wird mir jetzt mehr oder weniger die Teilschuld eingeräumt, ich hätte aufpassen sollen, gefälligst. Obwohl ich sag mal, ich war ja im fließenden Verkehr drin gewesen. Ich habe die Straße, wo er rausgekommen ist, ja schon fast passiert. Ich war ja mehr oder weniger vorm Fahrzeug. Der hätte mich sehen müssen. Wie hat dieser Mann sich denn, bist du dann, nachdem das alles passiert ist, bist du dann hast das Bewusstsein verloren? Nein. Du warst bei vollem Bewusstsein, bei klarem Verstand. Ich war die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Wie hat dieser Mann sich denn dann verhalten? Der ist ja dann irgendwann aus dem Auto ausgestiegen. Ich habe nur die Ehefrau mitbekommen von ihm, die ist ausgestiegen und hat die ganze Zeit immer nur darum geschrien, die Versicherung bezahlt den Schaden, die Versicherung bezahlt den Schaden. Das schrie die Frau? Ja, das war das Einzige, was sie geschrien hat. Die hat sich nicht um dich gekümmert und war entsetzt? Nein, meinte ich nicht. Die kam wohl später, so wie ich im Krankenhaus erfahren, ich weiß es nicht, weil man hat mir im Krankenhaus gesagt, die waren zwar wohl da gewesen abends nochmal, wollten sich nach meinem Zustand erkundigen. Die wurden halt aus dem Krankenhaus weggejagt. Man hat ihnen keine Auskunft gegeben, man hat nur gesagt, die sollen doch gehen. Was sie sich doch einbilden würden, jetzt ins Krankenhaus zu kommen, am selben Tag, wo sie mich bald totgefahren haben, auf gut Deutsch gesagt. Wer hat das zu denen gesagt? Das hat wohl das Pflegepersonal gesagt. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Nee, das ist so ausdrücken, glaube ich, auch nicht. Dass man die Leute nicht zu dir durchlässt, ist schon klar. Aber die Frage, Sascha, was glaubst du oder was hat man dir gesagt? Wie lange dauert es, bis du wieder fit und hoffentlich ganz gesund bist? Also im April, Mai nächstes Jahr kommen höchstwahrscheinlich zu 99% kommt halt wieder alles aus dem Rücken raus, die Versteifung. dann erstmal erkrankt im Rest der Karriere. Eventuell werde ich gar nicht mehr richtig fit vom Rücken her. Mhm. Das steht aber alles noch offen. Da muss jetzt alles geguckt werden, abgewartet werden. Wie wächst das wieder zusammen? Wie verheilt das alles? Also es könnte durchaus sein, dass du langfristige Schäden behältst. Wenn, wenn du Pech hast, wenn du Glück hast, klappt es vielleicht. Aber dennoch hast du natürlich dann eine Tortur hinter dir. An Schmerzen, Operationen, Reha und was man alles so machen muss. Mann, das ist schon heftig. Momentan ist es wirklich so, dass ich wirklich auch teilweise nachts, ich kann den Tag mittlerweile, ich kann wirklich die eine Nacht mehr wirklich durchschlafen. Das glaube ich, ja. Ja, teilweise auch, ich liege dann teilweise wirklich, fange mehr oder weniger eigentlich an zu heulen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum, ich habe keine Ahnung. Lebst du alleine? Nein. Wer lebt bei dir? Meine Verlobte und mein Sohn. Ach so, also eine kleine Familie ist da. Richtig. Nun kann man ja sagen, das ist alles schlimm, was passiert ist, aber du hast ja dennoch Glück gehabt. Du hättest auch tot sein können bei dem Unfall. Richtig, da wurde mir auch klipp und klar gesagt im Krankenhaus. Ja. Je nachdem, wenn der ein bisschen anders über dich rübergefahren wäre, hättest du tot sein können. Also, sagen wir so, die Chance, dass ich jetzt auch querschnittsgelähmt hätte sein können, die lag bei 50-50. Genau, das hätte passieren können, ja. Also da war sich noch keiner sicher gewesen, ob da noch was nachkommt, ob das Rückenmark vielleicht beschädigt worden ist oder das wusste man am Anfang alles ja noch nicht. Weil da ging ja alles nur schnell. Erstmal muss geguckt werden, wo sind die Verletzungen, hat er innere Verletzungen, hat er innere Blutungen und. Genau. Da wurde halt die ganze Zeit geguckt, dann auf der Intensivstation, dann wurde ja so zugeballert, auf gut Deutsch gesagt, mit Schmerzmitteln, dass ich teilweise nicht mal mehr Herr meiner eigenen Sinne irgendwo war. Ja. Also ich lag da eigentlich nur total zugedröhnt. Sascha, jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass die Genesung gut voranschreitet. Ich wünsche dir natürlich auch von Herzen, dass du wieder richtig gesund wirst und dass du auch dein Recht bekommst, wie immer das dann auch aussehen mag. Ich auch. Gerne möchte ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Du hast ja gerade die Andeutung gemacht, dass dich das manchmal schon auch seelisch ziemlich umhaut und es dir nicht so gut geht. Ja? Dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine, meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Und alles Gute wünsche ich dir und drück dir die Daumen. Okay, danke, Domian. Alles Gute, Sascha. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal unser Hinweis auf morgen. Das Thema morgen heißt übersinnliche Erlebnisse. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die solche Erlebnisse schon mal hatten. Mit Geistererscheinungen, mit Spuk, mit Telepathie, mit Hellsehen, mit Engelsverbindungen oder Jenseitskontakten, was auch immer. Wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr so etwas erlebt? Und welche Wirkung hat das auf euch gehabt und welche Nachwirkungen vor allen Dingen haben diese Erlebnisse auf euch und euer Leben? Übersinnliche Erlebnisse, wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, dann meldet euch unter der Mail domian@wdr.de oder ihr könnt auch gerne ab 0 Uhr schon anrufen und dann während der Sendung auch unter der bekannten Telefonnummer. So. Weiter geht es jetzt um 1.48 Uhr mit Lukas und Lukas ist 24. Hallo Lukas. Ja, hallo Domian. Lukas, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ja, danke. Also es geht darum, dass ich halt mit 10 Jahren mit meinen Eltern halt hier nach Deutschland gekommen bin. Von und wo? Ich habe keine von Italien aus. Von Italien? Weil ich bin eigentlich in Italien geboren, aber mit 3 Monaten wurde ich halt in die Türkei mit meinem Vater geschickt und habe da erst eine Staatsbürgerschaft bekommen und habe jetzt einen türkischen Pass. Damit durfte ich halt jetzt nicht hier nach Deutschland einreisen. Moment, die Eltern sind Türken? Nee, mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Italienerin. Ach so, daher die Verbindung mit Italien. Genau. Mhm. Und halt türkischen Pass mussten wir halt an, haben mich meine Eltern dann genommen und sind dann halt über Italien halt hier nach Deutschland gekommen und jetzt habe ich seitdem ich hier bin halt keine Aufenthaltsgenehmigung. Keine Aufenthaltsgenehmigung? Genau, also ich habe anfangs eine Duldung oder sowas gehabt, das heißt ohne Arbeitsgenehmigung etc. Also ich wurde geduldet. Wie ist denn das, wenn man in Italien geboren wurde? Wie regeln die Italiener das mit der Staatsbürgerschaft? Davon habe ich ja nichts mitbekommen, aber damals habe ich keine, also ich sind einfach nur geboren worden. Ich glaube auch in dem Haus meiner Eltern sozusagen kam kein Krankenhaus dazu. Und wie heißt das? Also ich war offiziell nicht da am Leben. Also ich wurde auch nicht geboren. Also de facto hast du heute einen türkischen Pass und das genau. Ist es dann auch. Und lebst genau. Hier? In Deutschland, genau, seit 14 Jahren jetzt. Hast du Anträge denn gestellt auf die deutsche Staatsbürgerschaft? Die Anträge, also normalerweise, ich habe nicht so umgehört, normalerweise hätten das meine Eltern machen sollen. Und sie haben sich halt auch um mich gekümmert. Moment, habe ich jetzt verstanden. Du bist 24 Jahre alt, hast du? Genau, nein, damals. Also als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ja. sollten halt meine Eltern einen Antrag halt auf Aufenthaltsgenehmigung stellen. Das haben die halt nicht gemacht. Als ich 18 wurde, ging ich dann ziemlich in den Problemen, dass ich daran erst gar nicht gedacht habe. Also Probleme mit meinen Eltern kamen auch noch dazu und dass ich dann nur noch bei Freunden war. Moment, jetzt müssen wir noch ein bisschen Klarheit reinbringen. Du rufst an, weil du keine deutsche Staatsbürgerschaft hast. Verstehe ich das richtig? Genau. Die Frage ist, warum hast du keine deutsche Staatsbürgerschaft? Deine Eltern haben sie nicht beantragt für dich? Genau, also die haben mich hier hingebracht, also sie sind mit dem Auto damals gekommen. Okay, habe ich verstanden. Und warum hast du sie noch nicht schon seit Jahren beantragt? Ja, ich habe mich jetzt auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Warum nicht? Du bist ein junger Mann von 24 und die fällt ja nicht vom Himmel. Ja, aber ich hatte auch ganz viele Probleme jetzt mit der Polizei und so. Ich habe kein Vertrauen jetzt wirklich mit der Stadt selber. Also generell, wenn ich jetzt zum Amt gehen würde und so. Welche Probleme mit der Polizei hattest du denn? Also generell ging es um Körperverletzungen, Raubüberfälle. Ach so, oh. Raubüberfälle? Genau, also Einbrüche und so kamen auch dazu. Bitte? Einbrüche kamen jetzt auch dazu, weil ich hatte gar kein Geld und wurde von zu Hause rausgeschmissen, beziehungsweise wollte auch nicht gut, von zu Hause gehen. Keine Erklärung für Raubüberfälle, ne? Keine Entschuldigung dafür. Ja, klar. Das darf auch nicht ansatzweise den Ton der Entschuldigung haben. Dann wunderst du dich, dass du keine Staatsbürgerschaft kriegst, wenn du so viel Mist baust. Ja, ich weiß, ich sehe das auch ein, aber es ist halt, ich hatte keine Familie hinterm Rücken, ich hatte halt die falschen Freunde, die halt sozusagen sicher hier waren, mit denen ich halt gelebt habe und auch bei denen gewohnt habe und auch mit denen mitgezogen habe. Warst du denn im Knast auch schon? Ja. Wie lange? So. Wie oft? Oft weiß ich nicht mehr, 6-7 Mal oder so. Sechs, sieben Mal. Mich wundert, dass du dann überhaupt noch eine Aufenthaltserlaubnis hast in Deutschland. Ich habe ja gar keine Aufenthaltserlaubnis. Ach, die hast du auch nicht mehr? Das habe ich gerade gar nicht verstanden. Nee, ich hatte eine Duldung. Da wurde ich nur geduldet. Und das war die Frist, als ich hier als 10-Jähriger hier rübergebracht wurde. Und im Moment lebst du quasi illegal hier, oder wie? Genau. Das heißt, man könnte dich zu jeder Zeit abschieben? Genau, also ich habe auch letztens Post bekommen vom Land halt oder von der Stadt, dass ich abgeschoben werden soll. Halt, dass ich mich drum kümmern muss, weil ich jetzt Aufenthaltsgenehmigung auch nicht stellen muss. Also die Sache ist ja extrem verfahren. Einmal bedingt durch deine Vergangenheit, wo du nichts zu kannst, aber bedingt auch durch deine jüngste Vergangenheit, wozu du sehr viel kannst. Ja, ich bereue das auch. Ja, du hast dir ja quasi alles verbaut jetzt. Wenn du so Sachen schon gemacht hast im Knast, warst du Raubüberfälle, hast du Menschen verletzt? Ja. Also es waren keine schweren Körperverletzungen, aber schon Körperverletzungen. Und da jammerst du noch, dass dieses Land dich nicht haben will? Ja, es hat von einem zum anderen geführt. Ich hatte kein Geld mehr, ich hatte Probleme, ich hatte einfach nichts. Ich bin in diesem Land gewesen und ich wusste nicht, wie ich was Essen kaufen soll. Ja. Und da kam halt das Raubüberfälle. Ja, aber komm, hör auf, komm, keine Entschuldigung. Es gibt viele Menschen, die in Armut leben und auch in schweren Verhältnissen, die werden nicht kriminell. Da ist dann bei mir wirklich auch das Verständnis ist weg, wenn ich sowas höre. Wenn ich mitbekommen würde, du bist ein junger Kerl, das ist alles sehr schief gelaufen, als du jung warst und du bemühst dich wirklich und man wirft dir hier Steine zwischen die Beine, dann wäre ich komplett auf deiner Seite. So muss ich dir sagen, bin ich sehr gebremst. Ja, also seit einem Jahr habe ich auch mit allem abgeschlossen, mit meiner Vergangenheit, mit meinen Freunden. Ich bemühe mich jetzt wirklich, das war halt... Von was lebst du denn im Moment? Ja, von nichts. Ja, wie von nichts? Wie kaufst du denn Essen? Wie bezahlst du denn... Ich kauf kein Essen mehr. Also ich bin halt, wie gesagt, bei Freunden auch jetzt momentan, die sind gerade halt weg, aber die stellen mir was zur Verfügung. Mhm. Und ja, ich muss halt sehen, wie es so weiterläuft. Also genau deswegen. Also offiziell kriegst du keinen einzigen Euro in die Hand. Nee, krieg ich ja nicht als. Naja, ich halte es nur noch mal fest. Genau. Und du jobbst auch nicht irgendwas. Ich krieg ja auch nichts. Du kriegst nichts, okay. Weil ohne Arbeitsgenehmigung bekomme ich ja auch nichts. Ich bemühe mich drum. Aber ohne Arbeitsgenehmigung und ohne Aufenthaltstitel, ich habe nur die Möglichkeit, entweder schwarz zu arbeiten oder halt, was ja. ich früher gemacht habe, was ich auch sehr bereue, halt durch diese Kriminalität irgendwie am Leben zu bleiben. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht, deswegen rufe ich an. Mhm. Mhm. Was wäre denn dein Wunsch? Mein Wunsch wäre, ich habe zwar eine Ausbildung, also durch den Freund, durch den Vater meines Freundes, der hat eine Firma, der hätte ich auch eine Ausbildung stelle, würde ich da gerne arbeiten und endlich mal eine Normalität reinbringen, aber die Möglichkeit gibt es, also habe ich einfach nicht, obwohl ich die Ausbildungsstelle eigentlich hätte, da ich keine Aufenthaltsgenehmigung und auch Arbeitserlaubnis habe. Ich meine, ich sag's nochmal, deine Voraussetzung aufgrund deiner Kriminalakte ist natürlich extrem schwierig, die Voraussetzungen für einen Neustart. Ich weiß, aber das Problem ist auch, ich war jetzt, wenn ich abgeschoben werde, werde ich in die Türkei abgeschoben und da war ich auch nicht wirklich. Also ich war da noch nie. Ist mir klar, das ist dramatisch. Sprichst du überhaupt Türkisch? Ich kann kein Türkisch. Ja. Ich bin mit 10 Jahren halt hier hingekommen, habe halt das, was ich damals gewusst habe vom Italienisch und Türkisch, denke ich mal, vergessen oder so, klar. Einzelne Wörter kenne ich, aber. Jetzt nochmal, du hast das gerade so ein bisschen verworren erzählt. Was ist denn eigentlich mit deinen Eltern? Wo sind jetzt deine Eltern? Meine Eltern sind gerade bei den Eltern von meinem Vater, also bei meinem Opa und bei meinem Opa. Die leben da gerade, die haben auch Aufenthaltstitel und. Also die. Wo sind die? In der Türkei oder wo? Nee, hier in Deutschland. In Deutschland. Und wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Das ist ja auch das Problem. Also seit 5 Jahren muss das jetzt fast sein, geht da nichts mehr. Mhm. Also weder, dass ich von denen akzeptiert werde, auch teils meine Schuld halt, dass ich mit denen einfach nicht mehr klarkomme. Dadurch, dass die halt, ich sag's ehrlich, ich bin stinksauer auf die, dass sie sich damals nicht drum gekümmert haben, dass ich irgendwie hier legal sein darf, die mich schon hier hinbringen. Was sagen die denn so zu deiner Karriere, in Anführungszeichen, die du bisher gemacht hast? Das interessiert die kein Stück. Bist du das einzige Kind? Ich bin das einzige Kind, also, ja. Du bist das einzige Kind? Ich bin das einzige Kind. Jetzt hier haben die noch eins bekommen, aber also das ist noch unser, also meine Mutter ist schwanger. Und deine Mutter, das Verhältnis ist gleichermaßen gestört zu der Mutter und zu dem Vater? Genau. Also durch meinen Vater halt gestört. Meine Mutter, die ist ein bisschen einsichtiger, aber dadurch, dass mein Vater halt nicht will, dass ich irgendwie zur Familie gehöre, dann zieht meine Mutter damit. Du sagst, dass du da bei Freunden wohnst, die dir helfen zurzeit. Genau. Das geht natürlich auch nicht auf Dauer. Genau. Der Vater des Freundes hat eine Firma, sagst du? Genau, der Vater von einem Freund von mir. Ja, was raten dir denn deine Freunde? Was sagt denn zum Beispiel der Vater von deinem Freund? Der versucht mir da zu helfen. Der versucht mir auch irgendwie Arbeit zu finden. Aber das ist halt das Problem, dass ich, egal wo ich arbeiten würde, dann nach Schwarz arbeiten würde. Wie lange bist du jetzt aus dem Knast wieder raus? Das müsste seit letztem Mai sein. Was? Seit letztem was? Mai. Mai, letzten Mai. Genau. Also das ist eine sehr komplizierte Sache bei dir, Lukas. Ich merke, dass das auch ein Hilferuf ist. Ne? Dir steht das Wasser bis ganz oben. Du hast sehr viel Dreikampfstärken, du bist sehr schuld daran, aber dennoch möchtest du eine Zukunft haben, ist mir schon klar. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir dich weiterleiten können an kompetente Stelle, die dir helfen könnte oder die dich richtig und detailliert beraten könnte. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke. Lukas, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, jetzt möchte ich ganz kurz noch was in eigener Sache sagen, was Privates sagen, was mir sehr am Herzen liegt. Meine Mama wird heute 81 Jahre alt und ich möchte ihr von dieser Stelle aus alles Gute wünschen, Glück und Gesundheit. liebe Mama. 81, das ist ein stolzes Alter. Unsere Sendung ist vorbei in der Technik. Julia Jochum, und morgen heißt unser Thema übersinnliche Erlebnisse. Ich bin gespannt wie Bolle, was ihr mir alles werdet erzählen. Ihr könnt mailen, domian@rde oder ab 0 anrufen, gerne auch während der Sendung. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Ciao.